Auch harte Rapper zeigen mal ihre softe Seite. Und jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich an der Reihe, euch zu zeigen, wie die Uhr in mir tickt. Hörst du sie ticken? Hörst du sie ticken? Es ist soweit. Seid ihr bereit für den harten Rapper, der jetzt seine weiche Seite zeigt? Es wird Zeit. Denn ich scheiß auf die harte Fassade mit dem Verbraucherhinweis. Schluss mit der Brutalität. In diesem Album zeigt sich nun Realität. Mit straffer Haltung, Hand aufs Herz. Das Leben geht nicht nur bergauf, sondern Schmerz übertrifft es auch. Ich will raus, raus, raus aus dem Zwinger. Ich fühl mich wie ein Hund, ein Sklave der Besitzer. Ich zieh den Schlussstrich auf ewig. Keiner überlebt auf dieser Welt in einem Käfig. Ich bin gefangen und keiner holt mich raus. Keiner hat dafür Verständnis, was ein Mensch nun mal braucht. Ich bin nicht so schnell auf dieser Überlebensrace. Ein Kopf an Kopf rennen, face to face.